Kuckuck hat sich zu Tode gefallen an meine grüne Weide, Weide, Weide. Kuckuck ist tot, hat sich zu Tode gefallen. Wir sollen uns denn den Sommer lang die Zeit und Weil vertreiben. Wir sollen uns denn den Sommer lang die Zeit und Weil vertreiben. Einer soll tun, Frau Nachtigall, die sitzt auf grünem Zweige. Die kleine, feine Nachtigall, die liebe, süße Nachtigall. Sie singt und springt, ist allzeit froh, wenn andere Vögel schweigen. Wir warten auf Frau Nachtigall, die wohnt im grünen Hag. Und wenn der Kuckuck zu Ende ist, dann fängt sie an zu schlagen.